sind nur indignativ. Für Deutschland, es tut mir viel. Die hat die Stolz in ihren Köpfen. Die kämpfen uns am Mission mit Jürgen. Oh yeah! Sie waren die Besten, sie waren die Besten, sie waren die Besten Soldaten der Welt. Sie waren die Besten, sie waren die Besten, sie waren die Besten Soldaten der Welt. Wir waren die Besten, es gab nie wieder ein guter Kamerad. Wir leben mal schön darauf.